des Entsetzens, der Vorhof zur Hölle, das Reich der Verlorenen. Kein Sterblicher hatte diese Welt jemals betreten, und selbst die Jünger Satans besuchten dieses Zwischenreich nur mit größter Ehrfurcht. Hier hatten sich einst die Urdämonen bekämpft. In einer gewaltigen Schlacht, die Äonen gewährt hatte, war die Einheit des Bösen zerbrochen. Bis heute hatte sich das Reich der Finsternis davon nicht erholt. Noch immer war das Böse gespalten, noch immer buhlten Dämonen beim Fürst der Dunkelheit um Macht und bekämpften sich dabei gegenseitig. Doch nicht hier, nicht in dieser Welt. Hier war genug schwarzes Blut vergossen worden, und kein Dämon würde an dieser Stätte jemals wieder die Hand gegen seinesgleichen erheben. Wenn sich Dämonen an diesem Ort trafen, dann um zu reden, um zu verhandeln oder um einen Pakt zu schließen. Es ist soweit. Meine Macht ist wiederhergestellt und unsere Armee wartet nur darauf, über die Menschheit herzufallen. Deine Ungeduld ist deine Schwäche, Belphegor. Hör mir zu, schwarzer Tod. Alles, was ich will, ist Paris. Es hat mir eins gehört und ich will es wieder haben. Paris interessiert mich nicht. Glaubst du denn wirklich, ich würde dich gewähren lassen, wenn deine Absichten die meinen auch nur am Rande kreuzten? Spar dir deine Überheblichkeit. Ich weiß sehr wohl, dass du mich fürchtest. Aber du hast recht. Im Moment ergänzen wir einander. Ich bekomme Paris und du deinen Erzfeind. Wie ist dein Plan? Es wird Zeit, dass die Zwerge ihre Effizienz unter Beweis stellen. Und wie? In Paris leben noch einige Abtrünnige. Menschen, die einst meinen Beistand in Anspruch genommen haben, ohne mir den nötigen Tribut dafür zu zahlen. Und dann? Dann kommt die Stadt. Politiker, die Gendarmerie, Richter. Ich meine Sinclair. Oh, um Sinclair mache ich mir die geringsten Sorgen. Er und sein Partner werden alles versuchen, um das Schmuckstück unserer Armee zu befreien. Du meinst die Chinesen? Ja, Shao. Ich weiß, dass er bereits nach ihr sucht. Und damit läuft er mir ins offene Messer. Wann bringst du ihnen deine Gewalt? Kann dir das dein Dämonenauge nicht verraten? Wann? Glaube mir, Sinclair und seine Freunde liegen uns bald wehrlos zu Füßen. Und dann werden wir sie zerquetschen wie Würmer. Ja, wie Würmer! Hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Mittwoch, 22.17 Uhr, Hyde Park, London. Bist du sicher, dass er diesen Brunnen gemeint hat, John? Absolut. Und wenn es eine Falle ist? Zuko, Myxin hat mich angerufen und um ein Treffen gebeten. Hätte er uns reinlegen wollen, wäre er doch wohl etwas subtiler vorgegangen, oder? Ich traue diesem Kerl nicht. Er ist ein Dämon, und zwar ein ziemlich mächtiger. Ich traue ihm auch nicht. Aber er wird uns nichts tun. Im Gegenteil. Wahrscheinlich wird er uns ein Geschäft vorschlagen. Wie kommst du darauf? Sein größter Feind ist der Schwarze Tod. Wenn der sich tatsächlich mit Belphegor zusammengetan hat, ist Myxin unterlegen. Und deshalb braucht er einen Verbündeten. Richtig. Obwohl Myxin nicht auf unserer Seite steht, verfolgt er doch ähnliche Ziele wie wir. Das klingt ja fast wie ein Angebot, Geisterjäger. Die kleine Gestalt war wie aus dem Nichts hinter uns aufgetaucht und kam mit einem kalten Lächeln auf den Lippen auf uns zu. Myxin hatte sich seit unserem letzten Treffen nicht verändert. Noch immer schimmerte seine Haut leicht grünlich und sein hageres Äußeres ließ niemanden vermuten, welche Gefahr von dem Magier ausging. Wäre das nicht reizvoll? Du und ich Seite an Seite gegen unsere Feinde? Komm zur Sache, Myxin. Was willst du von uns? Das liegt doch auf der Hand. Ihr sucht jemanden und ich habe Informationen. Du sprichst von Shao. Deiner kleinen chinesischen Freundin, ja? Wo ist sie? Los, raus mit der Sprache! Über den sieben Bergen bei den 7000 Zwergen. Ich hab dich gefragt, wo Shao ist! Wag es nie wieder, mich anzufassen! Hör auf, Myxin! Zu gegebener Zeit. Ich sagte, hör auf! Zuko! Zuko! Dein Freund ist nicht tot. Das war nicht nötig. Ihn umzubringen war nicht nötig. Und jetzt steck deine Waffe weg und lass uns reden. In Ruhe. Also gut, ich höre. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass sich ein alter Bekannter zurückgemeldet hat. Belphegor. Ja, Belphegor. Seit er aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist, hat er einen gewissen, wie soll ich sagen, Machthunger entwickelt. Er will Paris nehmen und damit seine Position im Reich der Finsternis ausbauen. Und das passt dir nicht, was? Wie scharfsinnig, Sinclair. Ich hätte diesen miesen kleinen Hexer schon längst vernichtet. Aber er hat sich eine kluge Rückendeckung aufgebaut. Wer auch immer an ihn ran will, muss zuerst am schwarzen Tod vorbei. Und jetzt willst du mich vorschicken, um den Weg freizuräumen? Falsch, Geisterjäger. Während ich den schwarzen Tod beschäftige, kümmerst du dich um Belphegor. Warum sollte ich? Weil er Shao in seiner Gewalt hat. Shao? Er hat sie zu seiner Sklavin gemacht. Sie führt nun die Armee der Zwerge an, die noch in dieser Nacht zum ersten Mal zuschlagen wird. Wo? In Paris? Ja. Belphegor ist besessen von der Stadt. Wenn ihr Shao retten wollt, müsst ihr ihn vernichten. Und was ist mit dir? Wann kommst du ins Spiel? Ich? Du weißt doch, dass ich immer dann auftauche, wenn man es am wenigsten vermutet. Myxin, warte ich! Ach, verdammt. Zuko. Hey, sachte, ganz langsam. Oh, mein Kopf. Hast ganz schön was abgekriegt. Ist Myxin weg? Ja. Hat er was über Shao gesagt? Ja, sie ist irgendwo in Paris. Und ist sie immer noch... Ja, Zuko, sie steht unter Belphegors Einfluss. Dann ist sie verloren. Nun wart's doch erst mal ab. Wart's ab. Du hast doch gesehen, was aus ihr geworden ist. Du darfst sie nicht aufgeben. Nicht aufgeben? Sie ist ein verdammter Dämon, sie... Entschuldige, John. Ich habe einfach die Nerven verloren. Ist schon gut, Partner. Es wird Zeit, dass wir etwas unternehmen. Fahren wir nach Paris? Ja, aber zuerst werde ich jemanden anrufen. Einen anderen Geisterjäger, der in Frankreich lebt. Wen meinst du? Professor Zamora. Mittwoch, 22.56 Uhr, Rue de Barque, Paris. Hallo, ist hier jemand? Ah, ein neuer Gast. Verzeihen Sie, ist dies hier das Hotel Ver? Ganz genau, mein Junge. Tja, also, ich meine, ist das denn hier... Ich weiß, hier sieht alles ein bisschen grell aus. Und ich sag's dir am besten gleich, das Haus war mal ein Bordell. Aber das ist lange her. Der Laden ist jetzt sauber und günstig. Naja, also... Ein Vorschlag. Ich zeige dir dein Zimmer und dann entscheidest du, ob du bleiben willst. Okay? Okay. Wie heißt du, mein Junge? Dulin, Roger Dulin. Ich bin Madame Rosa. Komm, dein Zimmer liegt im ersten Stock. Roger folgte der beleibten Dame in dem schrill bunten Kostüm die Treppe hinauf. Er war erleichtert. Von außen hatte das Gebäude einen baufälligen Eindruck gemacht, sodass der 23-jährige Student beinahe gar nicht aus dem Taxi gestiegen wäre. Doch die illustre Besitzerin hatte eine vertrauenswürdige Art an sich Und als Roger das kleine, aber zweckmäßig eingerichtete Zimmer betrat, verflogen seine letzten Zweifel. Hier ist es. Aha. Wie viel kostet die Nacht denn? Bist du Student? Ja. Zum ersten Mal in Paris? Ja, auch das. Dann mache ich dir einen Sonderpreis. 30 Euro. 30? Dolan schluckte. Im Geiste strich er 2 Tage von seinem Paris-Aufenthalt. Ist das zu viel? Nein. Ist schon in Ordnung. Glaub mir, ich habe fast nur Studenten bei mir. Und die meisten von ihnen kommen immer wieder. Und die anderen? Liegen im Keller, weil sie nicht zahlen konnten. Na dann. Bad und WC sind am Ende des Ganges. Hier hast du die Schlüssel. Danke, Madame. Und jetzt viel Spaß in Paris. Heute Nacht nicht mehr. Ich bin müde. Dann schlaf gut, mein Kleiner. Madame Rosard verließ das Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Eine eigenartige Frau, dachte Roger. Sie gab sich zwar gut gelaunt und freundlich, doch in ihrem Blick lag etwas Trauriges, als würde ein Schatten auf ihrer Seele liegen, den sie durch ihre liebenswürdige Art zu verstecken suchte. Roger öffnete das kleine Fenster und atmete tief die frische Nachtluft ein. Paris, die Stadt der Liebe und der Mode. In der Ferne konnte er den imposanten Eiffelturm erkennen, eingebettet in ein Meer von Lichtern. Es gab so viel zu entdecken in dieser Metropole. Der morgige Tag würde anstrengend werden. Der junge Mann zog sich um, legte sich in das Bett, das erheblich bequemer war, als er zunächst vermutet hatte, und schlief sofort ein. Und dann, irgendwann tief in der Nacht, geschah es. Was zum Teufel? Roger stand auf und ging leise zur Tür. Er öffnete vorsichtig und lauschte. Er hörte etwas. Ein Klopfen, ein rhythmisches Schlagen. Roger trat in den dunklen Flur und schlich zur Treppe. Von unten drang Licht empor. Je mehr er sich dem Treppenabsatz näherte, desto lauter wurde das Pochen. Irgendjemand war da unten. Langsam schritt er die obersten Stufen hinab, blickte geduckt über das Geländer ins Foyer und erstarrte. Madame Rosal lag bäuchlings auf dem Boden, Arme und Beine nach unten gestreckt, als wäre sie vornübergekippt. Ein kleines, zwergenähnliches Wesen, kaum 1 Meter groß, stand in Schulterhöhe neben ihr und ließ eine massive Brechstange immer wieder auf den Hinterkopf der Hotelbesitzerin fahren, der von den Schlägen schon völlig deformiert in einer sich immer weiter ausbreitenden Blutlache lag, wie eine aufgeplatzte Frucht. Der Zwerg war schrecklich entstellt. Seine Haut war runzlig und eingefallen, das Gesicht zerfurcht. Er bewegte die schwere Eisenstange mit spielerischer Leichtigkeit und plapperte dabei mit einem geisterhaft hohen Stimmchen wieder und wieder: Verräterin, Verräterin! Roger gefror das Blut in den Adern, konnte einen Schrei des Entsetzens nur schwer unterdrücken, und dann sah er sie. Zwerge! Erst 2, dann 4, es wurden immer mehr. Hinter der Rezeption tauchten sie auf, als würden sie durch einen geheimen Gang in das Hotel strömen. Sie durchstöberten die Schränke, hüpften über die Einrichtung und fassten alles mit ihren kleinen, verschrumpelten Händchen an. Bis einer von ihnen plötzlich nach oben schaute. Da, steht auf der Treppe! Unzählige, gierige, kleine Augenpaare fixierten den Studenten. Wie auf ein unsichtbares Zeichen hin setzten sie sich in Bewegung, rannten die Treppe hinauf und in den hasserfüllten Gesichtern stand die nackte Mordlust. Donnerstag, 6.33 Uhr, Château de Montagne, Frankreich. Ja? Raphael, John Sinclair hier. Guten Morgen, Sir. Na, ist der große Meister schon auf den Beinen? Ich glaube nicht. Es tut mir leid, ich muss ihn sprechen, es ist dringend. Ich verstehe. Einen Moment, Sir, ich werde den Professor wecken. Belfigur? Bist du dir sicher, John? Absolut. Er hat sich eine kleine Privatarmee aufgebaut und will nun Paris an sich reißen. Das ist seltsam. In den letzten Wochen war ja alles völlig ruhig. Das liegt daran, dass Belfigur seine Vorbereitungen nicht in Frankreich, sondern in einer anderen Dimension getroffen hat. Woher weißt du das? Weil ich selbst dort war. Hast du vielleicht von dem Feuer in dem Londoner Kino gehört? Im Odeon, ja. Die Wahrheit über den Brand ist nie an die Öffentlichkeit gelangt. Ich werde dir den Bericht zumailen, okay? Ja, das wäre gut. Und was hast du jetzt vor? Zuko und ich fliegen um 8 nach Paris. Ohne Bill Connolly? Ich möchte Bill aus der Sache raushalten. Seine Frau erwartet in Kürze ein Baby. Dann komme ich nach Paris. Nein, das ist nicht nötig. Noch nicht. Aber ich möchte dich bitten, die Augen offen zu halten. Okay. Ich stehe euch auf Abruf zur Verfügung. Und wenn sich etwas in Paris tut, dann... Melde ich mich sofort bei dir. Also, bis später dann. Bis später. Donnerstag, 8.13 Uhr. Nervenklinik Silent Hill, London. Zimmer 107. Insasse Caroline Potter. Alter 9 Jahre. Sicherheitsstufe C, niedrig. Guten Morgen, Caroline. Na, gut geschlafen? Ich hatte wieder diese bösen Träume. Oh, das tut mir leid. Dabei ging es dir in den letzten Tagen doch so gut. Ja, ich fühle mich auch besser. Aber diese Träume machen mir Angst. Kannst du dich an den Traum erinnern? Oh ja, ich habe dir doch von dem Land erzählt, in dem ich gefangen war. Ja, und? Mir fällt immer mehr aus der Zeit ein. Und dein Traum hat was mit dem Land zu tun? Vielleicht war es gar kein Traum. Vielleicht war es... Was? Sag es ruhig. Rita, glauben Sie, dass Menschen in die Zukunft sehen können? In die Zukunft? Etwas Furchtbares wird passieren. Ich weiß es. Und ich brauche jetzt Ihre Hilfe, Schwester Rita. Worum geht es denn? Ich muss mit jemand sprechen. Mit Dr. Parker? Nein, mit John Sinclair. Dem Inspektor? Ja, er muss einige Dinge erfahren. Aber der Doktor hat doch gesagt, dass dieses Land nicht... Bitte, es ist wirklich wichtig. Rufen Sie ihn an. Erzählen Sie ihm, dass ich mit ihm sprechen will. Ich weiß, dass er dann zu mir kommen wird. Wenn das rauskommt, bin ich meinen Job los. Rita, ich weiß ja, dass ich seltsame Sachen erzählt habe. Und der Doktor handelt nur in meinem Sinne, wenn er mich hier behält. Aber er hat auch gesagt, dass ich schon bald wieder entlassen werden könnte. Bitte, Rita, nur dieses eine Mal. Es geht um das Leben des Inspektors. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Ich kann Ihnen seine Nummer geben. Ich kenne sie auswendig. Ich bin mir sicher, sie steht im Telefonbuch. Und jetzt wasch dich und zieh dich an. Dein Frühstück kommt bald. Rita Tushing streichelte der kleinen Caroline über die Wange und verließ das Zimmer. Auf dem Flur verharrte sie für einen Moment und dachte nach. Was sollte sie tun? Caroline hatte auf sie einen verzweifelten, jedoch keineswegs verwirrten Eindruck gemacht. Sollte sie wirklich Scotland Yard anrufen? Sie beschloss, über die Sache bis zu ihrer Mittagspause noch einmal nachzudenken. Der Vormittag war hart. Einige der Patienten hatten starke Anfälle und mussten ruhig gestellt werden. Erst gegen 14.30 Uhr, viel später als üblich, unterbrach Rita ihre Schicht, um etwas zu essen. Als sie erschöpft die Kantine erreichte, hatte sie das Gespräch mit der Neunjährigen schon längst vergessen. Donnerstag, 11.06 Uhr, Flughafen Charles de Gaulle, Paris. Mr. Sinclair? Ja? Le Brac, mein Name. Maurice Le Brac. Willkommen in Paris. Vielen Dank. Das hier ist mein Partner, Zuko. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Mein Chef hat Sie unterrichtet? Einigermaßen. Es geht um eine Entführung? So könnte man sagen. Ah ja, ich glaube, ich verstehe. Bitte, hier entlang. Mein Wagen steht direkt vor dem Terminal. Unterhalten wir uns auf der Fahrt weiter. Also, Mr. Sinclair, ich bin Ihnen zugeteilt worden und werde Sie in allen Belangen unterstützen. Das ist sehr freundlich. Denken Sie? Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Mein Chef wünscht, regelmäßig über unsere Aktivitäten unterrichtet zu werden. Glaubt er etwa, wir seien Spione? Nein, sicher nicht. Ich gehe eher davon aus, dass wir es hier mit versteckten Eitelkeiten zu tun haben. Na, Ihr Chef würde es wohl ungern sehen, wenn zwei Außenstehende in seiner Stadt Erfolg hätten. Ganz genau. Und offen gesagt, Ihr Vorgesetzter, Sir Paul, hat mit seiner Geheimnistuerei Öl ins Feuer gekippt. Das kann ich mir denken. Monsieur, ich bin kein Freund von verdeckten Spielchen und ich sage Ihnen auch warum. Vor 2 Jahren habe ich an einem Austauschprogramm teilgenommen und mit Ihren Kollegen in England mehrere Monate lang zusammengearbeitet. Die ersten Wochen waren die Hölle, eben wegen irgendwelcher dummen Voreingenommenheiten. Tun wir uns gegenseitig den Gefallen und spielen mit offenen Karten, ja? Das wäre mir sogar sehr recht und ich schätze Ihre Ehrlichkeit, nur... Nur was? Im Moment können wir Sie noch nicht in alles einweihen. Das hat in keinster Weise etwas mit Ihnen persönlich zu tun. Wir wollen einfach keine falschen Verdächtigungen aussprechen. Bitte, haben Sie etwas Geduld mit uns. In Ordnung. Und was darf ich erfahren? Es geht um eine Frau. Ihr Name ist Shaw. Sie wurde von einer Gruppe von Kleinwüchsigen entführt und befindet sich nun in einer Art geistiger Abhängigkeit von Ihnen. Kleinwüchsige? Sie meinen Zwerge? Sie werden noch feststellen, dass einiges an diesem Fall mehr als seltsam ist. Nein, nein, das meine ich gar nicht. Wir haben in der vergangenen Nacht einen jungen Mann aufgegabelt, der von Zwergen gesprochen hat. Was? Roger Delain. Er war auf der Flucht, sprang über die Dächer, bis er von einigen Anwohnern festgehalten wurde. Vor wem war er geflüchtet? Er erzählte uns wirre Geschichten von kleinen, mordenden Gnomen. Tatsächlich fanden wir die Besitzerin des Hotels, in dem er abgestiegen war, mit eingeschlagenem Schädel, tot am Boden liegend. Für uns war die Sache schon so gut wie abgeschlossen. Wer war die Besitzerin? Sie hieß Madame Rosa. Das Hotel war früher einmal ein Freudenhaus und Anlaufstelle für Verbrecher jeder Art gewesen. Rosa gehörte zu den einflussreichsten Personen in der Pariser Unterwelt. Doch seit ihre Tochter vor einigen Jahren unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war, hat sie dem Verbrechen den Rücken zugekehrt. Das Bordell ist inzwischen eine Herberge für junge Touristen und Studenten, eben wie diesen Dolin. Können wir den Mann sehen? Ja, er sitzt noch bei uns in Untersuchungshaft. Dann fahren Sie uns bitte direkt zum Revier. Wenn mich nicht alles täuscht, ist er unsere erste heiße Spur. Keine 20 Minuten später saßen wir dem völlig verängstigten Roger gegenüber. Er erzählte uns mit zitternder Stimme seine Erlebnisse in dem Hotel. Suko und ich erschauderten. Wenn diese Zwerge tatsächlich mit solcher Brutalität vorgingen, dann hatte Belphegor eine gefährliche Waffe gegen uns in der Hand. Und jetzt erzählen Sie dem Inspektor, was Sie dann gemacht haben. Ich bin um mein Leben gelaufen, das ganze Treppenhaus hinauf. Als es nicht mehr weiterging, habe ich eine Tür eingetreten und bin dann aufs Dach. Und die Zwerge? Waren direkt hinter mir. Sie können sich nicht vorstellen, wie schnell diese Wesen sind. Wie haben Sie sie abgehängt? Da war diese Gasse. Das Haus mir gegenüber war ungefähr 3 Meter weit entfernt. Ich bin gesprungen und dann immer weiter gerannt. Wie genau haben Sie die Zwerge gesehen? Ziemlich genau. Sie rannten ja geradewegs auf mich zu. Waren es nur männliche Zwerge? Nein, Frauen waren auch dabei. Hatte eine von ihnen vielleicht asiatische Gesichtszüge? Ja, eine Chinesin war darunter. Sie kam als erste die Treppe hochgerannt und geiferte und schnappte nach mir. Oh, verdammt. Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube Ihnen. Soll das heißen, Sie wollen mich entlassen? Tut mir leid, das wird nicht so schnell gehen. Oh, gut. Hier fühle ich mich nämlich einigermaßen sicher. Dann bleiben Sie hier und ich sehe zu, was ich für Sie tun kann, okay? Ja, danke. Danke, Mr. Sinclair. Kommen Sie, Monsieur. Sie ist hier, John. In Paris. Und sie ist zu einem mordenden Monster geworden. Suko, das heißt noch lange nicht, dass sie nicht gerettet werden kann. Aber sie... Sie braucht dich jetzt, Suko. Und zwar bei klarem Verstand. Ja. Ja, du hast recht. Und was haben Sie jetzt vor, Monsieur? Hat man das Hotel von Madame Rosa schon durchsucht? Natürlich. Aber von den Zwergen fehlt jede Spur. Das heißt, wir stecken fest. Nicht den Mut verlieren, Suko. Vielleicht wartet ja in unserem Hotel eine Nachricht auf uns. Ja, vielleicht. Ich werde Sie fahren. Danke, Maurice. Das meine ich ehrlich. Und wenn Sie möchten, erzähle ich Ihnen im Wagen die ganze Geschichte. Donnerstag, 15.10 Uhr, Nervenklinik Silent Hill, London. Caroline hatte den ganzen Tag darauf gewartet, dass sich der Oberinspektor bei ihr melden würde. Doch bis jetzt war nichts geschehen. Wahrscheinlich hatte Schwester Rita gar nicht erst bei Scotland Yard angerufen. Dabei drängte die Zeit. Jemand musste John Sinclair warnen. Nur wie? Das Mädchen überlegte. Raus aus dem Zimmer kam sie nicht. Es war abgeschlossen. Ihr Blick streifte den Klingelknopf. Nein. Nachmittags arbeitete Schwester Sarah hier, ein regelrechter Hausdrachen, der sich nicht gerne stören ließ, besonders nicht von einem Kind. Plötzlich kam Caroline eine Idee. Sie schwang sich aus dem Bett und tappte zu dem schmalen Wandschrank, in dem ihre Kleidung hing. Sie öffnete eine kleine, unscheinbare Tasche, die an der linken Seite ihres Sommerkleides angenäht war. Dort hatte sie immer etwas Kleingeld versteckt. Die Neunjährige verbarg einige Münzen in ihrer Faust, legte sich zurück auf das Bett und drückte den Knopf. Eine Minute später öffnete sich die Tür. Was willst du? Ich muss mal. Kannst du das nicht abends machen? Wenn ich aber doch muss. Also gut, steh auf. Tut mir leid, aber ich muss wirklich ganz dringend. Na toll, und mein Kaffee wird inzwischen kalt. Oh, bei mir dauert's länger. Sie können hier Ihren Kaffee weiter trinken. Ich rufe Sie dann, wenn ich fertig bin. Ja, also. Okay, Caroline, du rufst mich. Mach ich. Aber laut, sonst höre ich nichts. Caroline blickte der stämmigen Frau nach, bis sie durch eine breite Tür verschwunden war. Augenblicklich huschte das Mädchen quer über den Gang auf einen Münzfernsprecher zu, der an der Wand hing. Noch einmal schaute sich Caroline verstohlen um, dann warf sie die Geldstücke in den Schlitz und begann zu wählen. Ja? Sir? Ich habe hier eine Caroline Potter am Apparat. Caroline Potter? Ja, sie will unbedingt mit John sprechen. Stellen Sie sie zu mir durch. Einen Moment, Sir. Caroline? Ja? Mein Name ist James Powell. Ich bin der Chef von John Sinclair. Aber ich muss mit Mr. Sinclair persönlich sprechen. Das geht leider nicht, er ist verreist. Oh. Aber John hat mir von dir erzählt. Worum geht es denn? Um Belphegor. Belphegor? Ja, es ist sehr wichtig. Bist du immer noch in der Klinik? Ja. Also gut, ich werde jemand zu dir schicken, dem du vertrauen kannst. Wirklich? Versprochen. Und wenn du willst, werde ich... Oh, nein, Schwester, ich habe nur gespielt. Verdammt. Glenda? Ja, Sir? Verbinden Sie mich bitte so schnell wie möglich mit Jane Collins. Paul hatte uns im Hilton einquartiert. Lebrac setzte uns ab und wollte in einigen Stunden wiederkommen. Wir checkten ein. Keine Nachrichten. Als Suko und ich wenig später bei mir im Zimmer zusammensaßen, konnte ich seine Anspannung deutlich spüren. Diese Rumsitzerei macht mich noch verrückt, John. Ja, mir geht's genauso. Willst du Zamora nicht nochmal anrufen? Nein, wenn er etwas herausgefunden hätte, wären wir schon längst informiert worden. Aber wir müssen doch irgendetwas unternehmen. Das werden wir ja auch, aber wir müssen abwarten, bis die Zwerge wieder zuschlagen. Ja, wahrscheinlich. Wo willst du hin? Ich gehe rüber zu mir, duschen und vielleicht etwas schlafen. Gute Idee, das werde ich auch tun. Bis später dann. Suko, wir werden Shaw finden, das verspreche ich dir. Weißt du, John... Genau das ist es, wovor ich solche Angst habe. Du hast Besuch, Caroline. Besuch? Hallo, mein Name ist Jane Collins. Ich bin eine Freundin von John Sinclair. Mr. Sinclair? Sir Paul hat mich zu dir geschickt. Er sagte, du wolltest John etwas Wichtiges sagen. Wo ist er denn? In Paris. Dann ist es vielleicht schon zu spät. Was denn? Kann ich mit Ihnen alleine sprechen? Ich denke schon. In Ordnung. Drücken Sie einfach den roten Knopf da oben, dann komme ich zurück und lasse Sie raus. Vielen Dank. Worum geht es denn? Wissen Sie, dass ich in einer anderen Welt war? Ja, John hat mir davon erzählt. Belphegor hat dort Menschen in Zwerge verwandelt. Ich weiß. Und jetzt hat er sich ein Labor in Paris eingerichtet, in dem er schreckliche Experimente durchführt. Wo in Paris? Unter dem Louvre. Dem Louvre? Woher weißt du das? Es ist mir wieder eingefallen. Der graue Riese hatte mir davon erzählt. Und weißt du auch, was er dort für Experimente macht? Ja. Die Zwerge waren nur eine Vorstufe. Belphegor bastelt an einer Maschine, mit der er Menschen noch weiter verkleinern kann. Warum will er sie verkleinern? Das weiß ich nicht. Aber in der letzten Nacht hatte ich einen schlimmen Traum. Eine Vision. Ich sah Belphegor... wie er seine Zwerge losschickte, um die Menschen zu töten. Die ganze Stadt war voller Zwerge und Toter. Und ich sah den Eiffelturm. Aber da stand ein riesiges Monster dahinter. Was für ein Monster? Ein schwarzes Skelett. Es hielt den Eiffelturm umklammert. Es war alles so furchtbar. Ganz ruhig, es war ja nur ein Traum. Ich glaube nicht, dass das ein Traum war. Nach einem Traum verliert man die Angst wieder. Aber ich weiß, dass das alles wahr werden könnte. Okay, pass auf. Wir rufen John Sinclair jetzt an. Jetzt? Von hier? Mhm. Hat er denn ein Handy? Neuerdings schon. Aha. Freizeichen. Warum geht er denn nicht ran? Ich weiß es nicht. Zur selben Zeit klingelte in Paris das Handy des Oberinspektors. Doch das Schicksal wollte, dass es nicht gehört wurde. Er nimmt nicht ab. Vielleicht ist er in einem anderen Zimmer und hört das Handy nicht. Und was machen Sie jetzt? Ich werde es weiter versuchen. Außerdem nehme ich die nächste Maschine nach Paris. Sie fliegen zu ihm? Ja. Bitte warnen Sie ihn. Ich glaube, er ist in Gefahr. Das werde ich. Miss Collins? Ja? Können Sie dafür sorgen, dass ich hier rauskomme? Ich bin wirklich völlig normal. Ja, das sehe ich auch so. Ich werde tun, was in meinen Kräften steht. Danke. Bis bald, Caroline. Bis bald. Die Detektivin verließ die Klinik, stieg in ihre Lancia und holte Tiefluft. In ihren Augen war Caroline nicht verwirrt, im Gegenteil. Sie besaß vielmehr eine seltene Begabung, die von ihrer Umwelt missverstanden wurde. Das Mädchen war ein Medium, eine Person, die den Kontakt zwischen dem Diesseits und dem Jenseits herstellen konnte und sogar zwischen dem Jetzt und der Zukunft. Ja? Sir, Jane Collins hier. Ich war gerade bei der Kleinen. Und? Ich muss nach Paris, sofort. Ist das wirklich nötig? Immerhin ist Sukoba John. Glauben Sie mir, John braucht jede Hilfe, die er kriegen kann. Wenn Caroline Potter recht hat, wird bald eine ganze Armee dieser Zwerge über Paris herfallen. In Ordnung, aber ich kann Sie nicht auch offiziell nach Frankreich schicken. Das bekomme ich bei den Behörden nicht durch. Kein Problem, ich komme schon zurecht. Gut, dann fliegen Sie. Die Spesen werde ich übernehmen. Sehr großzügig, Sir. Ach und, Ja? Caroline Potter ist nicht krank. Können Sie dafür sorgen, dass sie aus der Klinik entlassen wird? Ich werde mich sofort darum kümmern. Vielen Dank, Sir. Viel Glück, Jane. Kommen Sie gesund zurück. Sie alle. Das will ich doch hoffen. Die Dusche war erfrischender gewesen als beabsichtigt. Der Regler für die Wassertemperatur hatte nicht korrekt gearbeitet, sodass ich mehrmals von eiskalten Strahlen überrascht worden war. Dafür war ich wieder hellwach und kümmerte mich nichts Böses ahnend um meinen Körper. Oh, umwerfend. Hallo? Suko, bist du das? Meine Nackenhaare richteten sich auf. Irgendjemand oder irgendetwas war im Nebenraum und ich stand unbewaffnet nur mit einem Handtuch um die Hüfte in dem kleinen Badezimmer. Nicht einmal mein Kreuz trug ich. Das Einzige, was ich tun konnte, war, auf Zehenspitzen zur Tür zu schleichen und vorsichtig um die Ecke zu spähen. Ein winziger Pfeil hatte sich nur wenige Zentimeter neben meinen Augen in den Türrahmen gebohrt. Sofort zuckte ich zurück, stolperte rückwärts ins Bad. Mein Herz raste. Pfeile, wahrscheinlich vergiftet. Ich hatte keinen Schuss gehört. Entweder hatte der Angreifer den nadelfeinen Pfeil geworfen, was ich mir bei der Präzision nur schwer vorstellen konnte, oder er hatte ein Blasrohr benutzt. In diesem Falle musste mein Gegner nach jedem Schuss nachladen. Ich musste es riskieren. Schnell wickelte ich ein Handtuch um meine Faust und streckte meinen Arm aus der Tür. Der Pfeil steckte im Stoff. Ich sprang vor, blickte in das Zimmer und sah den Zwerg. Hasserfüllt schaute er mich an, fletschte die Zähne und versuchte verzweifelt, einen weiteren Pfeil in das Röhrchen zu schieben. Doch da hatte ich das Handtuch bereits nach ihm geworfen. Der Winzling verfing sich in dem für ihn übergroßen Tuch, stürzte zu Boden und ließ das Blasrohr fallen. Ich holte aus und schlug zu. Der Zwerg kippte nach hinten und blieb regungslos liegen. Vorsichtig wickelte ich ihn aus dem Tuch und musterte das kleine Gesicht. Es sah alt und grau aus, mit tiefen Runzeln und einer lederartigen Haut. Ein Anblick, der einem kalte Schauer über den Rücken jagte. Ich fesselte den Gnom mit einem Stromkabel. Meine Handschellen waren viel zu groß für die faltigen Händchen. Dann zog ich mich an, holte ein Glas Wasser und begann mit meinem Verhör. Verdammte Scheiße, Mann! Ganz ruhig, kleiner Mann. Ich stelle hier die Fragen. Versuch das nicht nochmal, du Lama! Beim nächsten Mal treffe ich dich, du schleimiger Dreckskerl! Du mieser Penner! Du verdammtes Arschloch! Na, na, na, du weißt wohl nicht, wie teuer Beamtenbeleidigung werden kann, was? Du tötest mich nicht! Dazu hast du nicht den Mut! Ich will dich gar nicht töten. Ich will, dass du redest. Was tust du da? Mal sehen, wie mein Kreuz auf dich reagiert. Nein, nein! Geh weg damit! Verschwinde! Vielleicht. Nicht näher! Bitte, nimm es weg! Dann raus mit der Sprache! Hat Belphegor dich geschickt? Ich darf nicht! Ja, es war Belphegor! Ich sollte dich mit den Pfeilen betäuben und zu ihm bringen! Du? Wir Zwerge sind stärker, als du glaubst! Belphegor hat uns mächtig gemacht! Er hat in seinem Labor Dinge erschaffen, die deine Vorstellungskraft übersteigen dürften! Wo ist dein Labor? Hier in Paris! Das weiß ich selber. Wo genau? Unter dem... Ein greller Blitz war wie aus heiterem Himmel durch das Fenster geschossen und hüllte das Wesen in ein gleißendes Licht. Ich wandte mein Gesicht geblendet ab, hörte einen lauten Knall. Dann war alles vorbei. Belphegor hatte einmal mehr bewiesen, dass für Versager kein Platz in seinen Reihen war. John? John, was ist los? Alles in Ordnung, Zuko. Ich mach auf. Komm rein. Oh Mann! Was ist denn hier passiert? Ich hatte unangenehmen Besuch. Etwa einen Zwerg? Ja. Wo ist er? Siehst du das Häufchen Asche da vorne auf dem Teppich? Oh. Er war so dicht davor, mir Belphegors Versteck zu verraten. Doch dann kam eine Art Energiestrahl von draußen durch das Fenster und hat... Moment. Sinclair? Mann, John, endlich. Jane, was ist passiert? Einiges. Ich bin auf dem Weg nach Paris. Nach Paris? Warum? Weil ich mit Caroline Potter geredet habe. Jane erzählte mir alles. Von Carolines Vision, von den Zwergen und Belphegors Labor. Der Louvre. Endlich hatten wir einen Anhaltspunkt. Ich bat Jane, Professor Zamora zu informieren und sich bei mir zu melden, sobald sie in Paris angekommen war. Inzwischen fuhren Zuko und ich zu Inspektor Lebrac ins Büro. Ich war sicher, dass wir mit seiner Hilfe problemlos in die Kellerräume des berühmten Museums kommen würden. Doch als wir dem Inspektor von den neuesten Entwicklungen berichteten, wandelte sich seine Skepsis in Misstrauen. Mit anderen Worten, er hielt uns für völlig übergeschnappt. Ein Labor? Unter dem Louvre? Nun ja, ich weiß, dass das alles ziemlich fantastisch klingt, aber... Fantastisch ist genau der richtige Ausdruck. Sie erwarten im Ernst, dass ich einen Durchsuchungsbefehl für den Keller des Louvre beschaffe? Wissen Sie, was das bedeutet? Also ich... Das ist ungefähr so, als würde ich Sie darum bitten, mal eben im Buckingham Palace nach dem Rechten zu sehen. Und das wäre wahrscheinlich noch vergleichsweise einfach. Ich weiß ja, dass wir viel von Ihnen verlangen. Andererseits sind wir nur ehrlich zu Ihnen. Ehrlich? Mann, was Sie da vom Stapel lassen, klingt nicht gerade glaubwürdig. Sie denken also, wir lügen Sie an? Ich denke gar nichts. Was soll ich meinem Chef denn erzählen, hm? Dass sich eine Zwergenfabrik unter der Mona Lisa befindet? Uns fällt da bestimmt etwas Besseres ein. Also gut. Ich werde sehen, was ich machen kann. Danke, Maurice. Bedanken Sie sich nicht zu früh. Die Keller des Louvre sind gigantisch und außerdem noch vollgestopft mit wertvollen Objekten. Selbst wenn wir, und ich sage bewusst, wenn wir die Erlaubnis bekommen sollten, im Louvre zu suchen, würden wir einen Geheimgang vermutlich nie finden. Vertrauen Sie uns, wir haben sowas schon häufiger gemacht. Wenn Sie es sagen. Wie lange dauert es, bis Sie die Papiere haben? Also hören Sie, ich werde meinem Chef jetzt das Blaue vom Himmel vorlügen. Wenn er schluckt, was ich ihm erzähle, kann er ein Eilverfahren einleiten. Und das bedeutet? Dass wir um einen Richter herumkommen. Warten Sie hier, ich komme bald zurück. Lebrac verließ den Raum und für uns begann die quälende Warterei. Ich versuchte Jane zu erreichen, doch ihr Handy war ausgeschaltet. Vermutlich saß sie schon im Flieger. Uns blieb nichts anderes übrig, als in dem kleinen Büro auszuharren. Dann endlich, nach über 30 langen Minuten, öffnete sich die Tür wieder und Lebrac betrat den Raum mit todernster Miene. Er hat Ihnen nicht geglaubt, hm? Natürlich nicht. Aber er stellt die Papiere trotzdem aus. Glauben Sie mir, Im Grunde mache ich das alles nur, um zu beweisen, dass Sie sich irren. Warten Sie es ab, Maurice. Warten Sie es ab. Le Brac fuhr mit seinem Einsatzwagen bis dicht vor den Eingang des Nordflügels. Der Louvre hatte vor einer Viertelstunde geschlossen und die letzten Besucher verließen das ehemalige Schloss. Ein Aufseher empfing uns an der Pforte. Er war informiert, prüfte dennoch sorgfältig unsere Ausweise. Schließlich geleitete er uns durch ein Labyrinth aus hohen Gängen bis zu einer gepanzerten Stahltür, die in die Kellerräume führte und durch mehrere elektronische Schlösser verriegelt war. Der Wärter zog eine Karte durch einen am Türpfosten befestigten Schlitz und bediente danach einige Tastenfelder, die in die Wand eingelassen waren. Bitte, meine Herren, nach Ihnen. Danke, Monsieur, aber auf Ihre Begleitung möchten wir lieber verzichten. Ja, oh, das wäre nicht ratsam. Die Keller sind weit verzweigt und... Wir haben Karten dabei, vielen Dank. Aber passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten. Und auf keinen Fall dürfen Sie rauchen. Selbstverständlich nicht. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde hier auf Sie warten, Monsieur. Vielen Dank. Wir gingen eine lange Treppe hinab, die zu einer Halle führte, von der aus mehrere Hauptgänge abzweigten. Le Brac holte einen Plan heraus und schaute uns erwartungsvoll an. Da wären wir. Also gut, gehen wir die Gänge systematisch ab. Sie wollen durch alle Gänge wandern? Wenn es sein muss, ja. Was soll das bringen? Vertrauen Sie mir. Ich habe eine Art Detektor bei mir. Also gut. Gehen wir nach rechts. Ich nahm die Kette mit meinem Kreuz vom Hals und hielt es fest in der Hand. Das Kreuz würde sich erwärmen, wenn Dämonen in der Nähe waren. Wir liefen durch unzählige Gänge. Über 2 Stunden suchten wir jeden Seitenarm, jeden Raum ab. Ohne Ergebnis. Der Boden und die Wände präsentierten sich glatt und fugenlos. Als die Haupthalle vor uns schon zum 3. Mal auftauchte, wandte ich mich an meinen chinesischen Freund. Hast du eine Idee? Nein. Wir könnten noch stundenlang weitersuchen und hätten doch so gut wie nichts gesehen. Es tut mir leid, ich schätze, hier kommen wir nicht weiter. Aber hier muss etwas sein. John, bitte. Was verlangen Sie denn noch von mir? Ich möchte gerne noch eine letzte Runde drehen. Wofür? Sehen Sie es doch endlich ein, Ihre Spur endet hier, in einer Maurice! Keiner von uns hatte das Pfeifen gehört. Le Brac sackte zusammen. In seinem Hals steckte ein kleiner Pfeil. Runter, John! Hast du gesehen, woher die Pfeile kamen? Nein. Diese Zwerge sind äußerst heimtückisch. Was machen wir jetzt? Wir können uns ja eingraben. Einverstanden, aber wo? Meinem Partner blieb das letzte Wort im Halse stecken. Die Zwerge tauchten auf. Wie Kakerlaken krochen sie hinter den Kunstobjekten hervor, stiegen aus Kisten und krabbelten aus den Luftschächten. Plötzlich waren wir von unzähligen, böse, fauchenden kleinen Ungeheuern umzingelt. Und einige von ihnen hoben ihre Blasröhrchen an die Lippen. Oh oh. Hallo, Leute. Donnerstag, 21.10 Uhr, Hilton Hotel, Paris. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. Jane Collins, mein Name. Collins, ach ja, Zimmer 128. Und Sie haben bereits eine Nachricht. Geben Sie her. Jane öffnete den Umschlag und las den Computerausdruck. Hi, Jane. Fall gelöst. Schau, geht es gut. Treffen uns in London. John. Jane stutzte. Ihr Flieger hatte zwar Verspätung gehabt, aber John hätte bestimmt auf sie gewartet und wäre nicht einfach so nach London zurückgeflogen. Und dann dieser knappe Telegrammstil. Irgendetwas war faul an der Nachricht. Verzeihen Sie, wann hat Mr. Sinclair die Nachricht für mich hinterlassen? Das war so gegen 7:30. Ich selbst war am Apparat, als Monsieur den Text durchgegeben hat. Telefonisch? Ja, Madame. Beschreiben Sie seine Stimme. War er nervös oder gereizt? Nein, Madame, er klang ganz normal. Eben wie ein älterer Herr. Ein älterer Herr? Ja, ich schätze so um die 60. Wann hat er ausgecheckt? Einen Moment. Noch gar nicht. Dann muss ich auf sein Zimmer. Das geht nicht. Bitte. Ich habe Grund zu der Annahme, dass Mr. Sinclair entführt wurde. Es tut mir leid. Ich kann höchstens die Polizei rufen, wenn Sie wollen. Jane winkte ab. Sie eilte auf ihr Zimmer, nahm das Telefon und wählte eine Nummer im Loiretal. Ja, bitte? Jane Collins hier. Ich muss mit Professor Zamora sprechen. Worum geht es? Ich befürchte um Leben und Tod. Im ersten Moment wusste ich nicht, ob ich wach war oder schlief. Völlige Dunkelheit umgab mich. Ich setzte mich auf, griff unter meine Jacke. Man hatte mir die Berette und das Kreuz gelassen. Seltsam. Warum hatten mich die Zwerge nicht entwaffnet? Wo war ich überhaupt? Meine Finger tasteten den Untergrund ab. Er war völlig glatt. Befand ich mich vielleicht immer noch im Keller des Louvre? Au, verdammt! Zuko? John, wo bist du? Hier! Rede weiter, dann finde ich dich. Ja, also... Auf, läutet Sturm, Wind blas, heran, verderben! Ist ja gut. Himmel, was war denn das? Macbeth, wo ist LeBrac? Keine Ahnung, ich bin selbst gerade erst. Es wurde hell. Ich sah mehrere Tische, Labortische. Auf ihnen standen Reagenzgläser, Schalen, Tiegel, Zangen und andere Werkzeuge. Die Mauern waren mit Dreck und Schimmel überzogen und sahen aus, als wären sie vor Jahrhunderten gebaut worden. Überhaupt erinnerte alles in diesem Labor an eine Hexenküche aus dem Mittelalter. Und noch etwas war merkwürdig. Die Tische waren ungewöhnlich hoch. Denkst du auch, was ich gerade denke? Zum Beispiel? Entweder hausen hier Riesen, oder wir sind kleiner geworden, mein Freund. Verdammt, du hast recht. Wenn ich mir die Tische ansehe, sind wir nicht einmal mehr einen Meter groß. Na toll. Wenigstens sind wir nicht so verschrumpelt wie die anderen Zwerge. Das habt ihr meinem Genie zu verdanken. Wir fuhren herum und sahen in die kalten, gnadenlosen Augen unseres Feindes, Belphegor. Er kam uns riesig vor. Und er war nicht allein. Um ihn herum hatten sich zahlreiche Zwerge formiert, die nun genauso groß waren wie wir. Einige von ihnen hielten Blasrohre schussbereit gegen die Lippen. Keine Chance für uns, die Waffen zu ziehen. Ein widerwärtiges Lächeln umspielte die dünnen Lippen des Dämons. John Sinclair, endlich hab ich dich. Ich bin mir sicher, dass du dir jetzt mächtig groß vorkommst, Belphegor. Deine dummen Sprüche werden dir doch vergehen, Geisterjäger. Ich habe dich auf Zwergengröße verkleinert, aber das ist erst der Anfang. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ha, das kann's doch sein. Doch bevor ihr in die Mikrowelt eintaucht, möchte ich euch noch eine kleine Freude machen. Lass mich raten. Du nimmst Drachengold. Besser, Sinclair. Besser. Seid ihr nicht auf der Suche nach einer Frau? Schau! Ja, ich glaube, das war ihr Name. Wo ist sie? Das war die falsche Frage, Schlitzauge. Es geht nicht mehr darum, wo sie jetzt ist, sondern wer sie jetzt ist. Spring dich um! Nicht so. Er sucht doch nur nach einem Grund, uns zu töten. Aber Sinclair, welch böse Absichten du mir unterstellst. Dabei will ich deinem Freund doch nur das wiedergeben, worauf er so lange hat verzichten müssen. Du verdammtes Schwein, was hast du mit ihr gemacht? Sie selbst, Chinese. Belphegor schritt zur Seite. Und dann sahen wir das Wesen, das früher mal Shao gewesen war. Das zerfurchte Gesicht der Zwergin spiegelte blanken Hass. Und über die ausgetrockneten Lippen drang ein böses, unmenschliches Fauchen. Shao! Nicht Zuko! Bleib hier! Aber ich muss dir doch helfen! Zuko, das da ist nicht mehr Shao! Nein, nein, das ist nicht wahr! Die Zwergin kam näher, fixierte Zuko mit abgrundtiefer Verachtung. Mein Freund sackte in die Knie, streckte seinen Arm nach dem Monster aus. Was willst du von mir? Bitte, komm mit uns. Wir können dich bestimmt... Oh! Jetzt weißt du, was ich von dir halte, du Bastard! Belphegors Lachen dröhnte laut durch das unterirdische Labor und klang in meinen Ohren wie ein Siegesgesang des Teufels. Und mit einem Mal wurde mir bewusst, dass wir verloren waren. Fortsetzung folgt.